Aber wissen Sie auch, Avdotja Romanowna, dass ich dagegen protestieren könnte? Welch ein Recht haben Sie, in solcher Weise mit ihr zu sprechen? Trat Pulcheria Alexandrowna erregt für ihre Tochter ein. Wieso wollen Sie protestieren? Was für Rechte haben Sie denn? Und Ihnen, solch einem Menschen, soll ich meine Dunja geben? Gehen Sie! Verlassen Sie uns! Es ist unsere Schuld, dass wir uns auf so eine ungerechte Sache eingelassen haben. Vor allem ist es meine Schuld. Sie haben mich doch, Pulcheria Alexandrowna, ereiferte sich Luschin in seiner Wut, durch Ihr gegebenes Wort gebunden, von dem Sie sich jetzt lossagen. Und schließlich haben Sie mich dadurch sozusagen in Unkosten gestürzt. Diese letzte Anmaßung war so charakteristisch für Pjotr Petrowitsch, dass Raskolnikow, bleich vor Zorn und von der Anstrengung, sich zu beherrschen, plötzlich nicht anders konnte und laut auflachte. Pulcheria Alexandrowna aber war empört. »In Unkosten? In was für Unkosten? Meinen Sie damit etwa unseren Koffer? Den hat doch ein Schaffner umsonst hergeschafft. Mein Gott, wir sollen Sie gebunden haben? Besinnen Sie sich doch, Pjotr Petrowitsch, Sie haben uns an Händen und Füßen gebunden und nicht wir Sie.« »Genug, Mama, bitte. Genug«, bat Avdotja Romanowna. »Pjotr Petrowitsch, tun Sie mir den Gefallen und gehen Sie.« »Ich gehe sofort, aber noch ein letztes Wort«, sagte er, fast schon völlig außer sich. »Ihre Mutter scheint vollkommen vergessen zu haben, dass ich mich entschlossen hatte, obwohl es in der Stadt und im ganzen Umkreis um Ihren Ruf nicht zum Besten bestellt war, Sie zu heiraten. Indem ich Ihretwegen die öffentliche Meinung nicht beachtete und Ihren Ruf wiederherstellte, konnte ich doch wohl auf eine Entschädigung mit Ihrer Erkenntlichkeit rechnen und sogar Dankbarkeit von Ihnen erwarten. Jetzt erst sind mir die Augen geöffnet worden. Ich sehe, dass ich sehr übereilt gehandelt habe, indem ich der Stimme der Öffentlichkeit keine Beachtung schenkte.« »Ja, hat denn der Kerl keine Scham?« rief Rasumichin aufspringend aus und schickte sich schon an, kurzen Prozess zu machen. »Sie sind ein niedriger, bösartiger Mensch«, sagte Dunja. »Kein Wort mehr! Kein Wort!« rief Raskolnikow und hielt Rasumichin zurück. Dann trat er dicht an Luschin heran. »Sie gehen jetzt sofort hinaus«, sagte er leise und deutlich. »Und kein Wort mehr! Sonst...« Pjotr Petrowitsch blickte ihn einige Sekunden mit bleichem, wutverzerrtem Gesicht an, wandte sich um und ging hinaus. Sicher hat selten jemand so viel Hass auf einen anderen in seinem Herzen davongetragen, wie dieser Mann jetzt gegen Raskolnikow. Ihn und nur ihn allein machte er für alles verantwortlich. Merkwürdig war, dass er sich immer noch einbildete, auch als er schon die Treppe hinabstieg, dass die Sache vielleicht noch nicht ganz verloren und wenigstens bei den Damen sogar sehr leicht wieder ins Lot zu bringen sei.